Liebe Ingelo, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche alles Gute. Domian, nicht laufen bleiben. Dankeschön, okay. Tschüss. Okay. Tschüss. In der Technik Michael Verhöfen und Mirko Karmann. Morgen 1 Uhr, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, morgen mit einer freien Themen. Ausgabe. Tschüss.